Alle Wege führen nach Rom, Cara Mia. Wir zwei, die frisch verliebt sind, tanzen wir im Regen. Was die anderen denken, das ist uns egal. Ich würde dich jederzeit wieder über die Schwelle tragen, bis die Schmetterlinge wieder mit den Flügeln schlagen. Sowas gibt's im Leben nur einmal. Yeah.